Transparenz für die Ohren. Guten Abend allerseits. Entschuldige, Sekor, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Möchtest du auch guten Abend sagen? Nö, ich mach das nachher. Mach du fertig. Okay, also herzlich willkommen euch allen. Ich bin wohlerholt aus dem Urlaub zurückgekommen und freue mich auf die heutige Bufo-Sprechstunde. Der Link zum Pad, der kommt gleich. Der ist schon da. Vielen Dank, Kyra. Fangen wir wie immer an mit dem, was uns die Bufos erzählen wollen aus der vergangenen Woche oder auch sonst. Bitteschön. Ja, ich war am Samstag beim CSD in Regensburg, habe mal vorbeigeguckt, hallo geschaut. Für den Umzug war ich leider etwas zu spät. Dort gab es irgendwie auch ein Problem mit dem Wagen. Da ist jetzt seit neuestem eine Versicherung notwendig, wenn man auf dem Wagen Passagiere hat, also wenn Leute auf dem LKW mitfahren. Das war da jetzt offensichtlich das erste Mal so. Das hat früher niemanden interessiert. Es wird halt immer komplizierter, immer mehr Bürokratie, aber so what. Dafür war das Wetter geil und die Stimmung war gut. Tina Lorenz hat eine gute Rede gehalten, die in den Medien Anklang gefunden hat. Also alles war recht zufriedenstellend, ein gelungenes Fest. Und ansonsten ist es im Augenblick ruhig. Ich habe eine ganze Menge zu tun, bin mit Projekt beschäftigt und harre der Dinge, die da auf uns zukommen. Ich gehe mal davon aus, dass Geoffrey euch auch nicht einzeln abgefragt hat, sondern dass ihr das euch untereinander ausmacht, oder? Genau. Also falls irgendjemand von meinen Kollegen was sagen hätte wollen, wäre das möglicherweise jetzt schon geschehen. Wenn nicht, dann bist du wieder dran. Okay. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ansonsten nicht so furchtbar viel passiert ist. Ja, das war nochmal die Kyra, Dankeschön. Ja, dann kämen wir gleich zum Gespräch nach rekordverdächtigen 3 Minuten. Wer etwas sagen möchte, bitte ans Saalmikro stellen. Wer am Saalmikro steht, wird bevorzugt behandelt. Ansonsten würde ich die Fragen, die im Pad drin stehen, vorlesen und dann beantworten das die Bufos. In Zeile 13 steht, die Jupis wollen, / sind zur Sprechstunde gekommen. Sind sie denn eingeladen worden? Und ist Einladung gleich Anlass? Gleich Einlass. Ich denke, dass wir bislang keine Einlasskontrollen für diese Veranstaltung hier gemacht haben und das wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Das ist eine offene Runde, hier kann jeder rein. Aber es gab in der Vergangenheit keine explizite Einladung an irgendjemand und das wird auch in Zukunft so sein. Wer hierher kommen möchte, ist willkommen und gut. Okay, also ich persönlich bin heute von Geoffrey eingeladen worden, aber das ist eine andere Geschichte. Dann der Bauer Jupp möchte etwas sagen. Ja, letzte Woche ist ja angekündigt worden, dass das mit den Inhalten von Stopp VDS dann doch relativ schnell gehen soll. Die Frage ist, ob sie das schon mal getan? Ich glaube, Christus hatte das angekündigt. Ich hatte das angekündigt? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war. Also gut, zumindest haben wir auf unserer Homepage jetzt oder auf der Seite Stopp VDS dazu ein bisschen mehr Inhalt, haben irgendwie auch einen Link zu anderen Initiativen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also es ist ein bisschen was passiert in dem Zusammenhang. Ich stelle gerade fest, ich habe es falsch geschrieben. Was hast du falsch geschrieben? Die Seite, die URL? Jo, ich wollte gerade sagen, wieso ist da nichts drauf? Gut, also ja, wir haben was getan und es ist was passiert. Vielen Dank an die Unterstützung an dieser Stelle. Gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage, beziehungsweise in dem Fall eine Bitte in Zeile 14. Bitte den Bufo, das Gespräch mit den Jupis zu suchen und ihre Kritik ernst zu nehmen. Mal ganz abgesehen von der Außenwirkung, fände ich es sehr traurig, wenn wir unsere Jugendorganisation verlieren. Ja, ich habe ja letzte Woche am Donnerstag die Hand gereicht, war bei denen und wollte mir ihre SMV angucken. Das ist ungefähr 30 Kilometer von mir entfernt oder 50 oder 60 um die Ecke. Und ich werde immer wieder den jungen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie mit uns reden können. Ich war da, aber leider gab es formalmäßig bei denen eine andere Satzung als das, was ich als Pirat kenne, dass man zugelassen werden muss und dass alle Beteiligten dabei sein müssen. Ich war natürlich extrem traurig darüber, dass es so eine Satzung gibt. Allerdings werde ich sicherlich immer wieder meine Hand reichen. Gut, dann war es das. Am Saalmikro steht der Christoph Grüner. Bitteschön. Ja, zum Thema IUPI suchen. Ich habe eine Aufzeichnung von dem Gespräch des UFO mit den IUPIs gesucht und nicht gefunden. Wo kann ich das denn mal nachhören? Das Gespräch damals ist ja von den Yuppies veranstaltet worden und die haben meines Wissens auch eine Aufzeichnung davon angefertigt. Also, soweit ich weiß, gibt es von Piratenseite keine Aufzeichnung davon. Könnt ihr da mal nachfragen, ob man das bei uns aufs Krähennest oder ähnliches hochladen kann, dass ich es auch finde? Ja, könntest du auch machen. Also einfach Christoph, da hätte mal. ich die, Christoph, da hätte ich die Bitte, frag du bitte nach. Gut. Okay, wunderbar. Dann machen wir weiter mit dem Pad. Die Frage in Zeile 15, warum die Yuppies nicht auf den Bufo zugehen, glaube ich, brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren, weil der Bufo keiner der Bufos nach meiner Kenntnis bei den Yuppies Mitglied ist. Oder ist das falsch? Nein. Gut, ich meine, Rausgesprochen. outet euch. Nein, ich bin kein Mitglied in der Jugendorganisation bei uns. Ich glaube, ich bin doch zu alt dafür. Naja, die Frage kann man so können wir so nicht beantworten. Also von daher ist sie hinfällig, du hast recht. Okay, gut. Dann kämen wir in Zeile 16 zur Frage Stand der Entwicklung um Google News Portal. Keine Ahnung. Soweit ich weiß, wollte Harry oder redet Harry oder diskutiert Harry mit Google. Aber ob es da eine neue Entwicklung gibt, weiß ich nicht. Das ist aber jetzt auch nichts, was mir auf den Nägeln brennt. Ich glaube, wir haben andere Dinge, die mindestens genauso wichtig sind. Ich hake aber mal nach und guck mal, ob es da irgendwas Neues zu vermelden gibt bis nächste Woche. Okay, also seitens der Bundes-PR ist mir auch nicht bekannt, dass es explizit ein Google News Portal gibt oder auch nur geplant ist. Ja, es ist die Frage danach, ob wir bei Google News mit unserer Homepage wieder gelistet werden. Okay, das ist allerdings schon eine Auslegung einer Frage. Ich hätte noch eine Nachfrage. Ja. Also die Frage war nicht von mir, aber mich würde interessieren, ob die aktuelle PR-Stelle nun auf die von Google vorgegebenen Faktoren achtet bei den aktuell veröffentlichten Artikeln oder ob das jetzt völlig egal ist und sozusagen da gar keinerlei Achtung mehr drauf gelegt wird. Ja, also ich gehe davon aus und ich hoffe, dass unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit primär darauf achtet, wie unsere Artikel ankommen und wahrgenommen werden und von den Medien aufgenommen werden. Unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit jetzt auf Google auszurichten, halte ich für einen fatalen Fehler. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass unsere Postings beispielsweise trotzdem entsprechend nachbearbeitet werden, wenn da Dinge leicht zu berücksichtigen sind, wie Schlagworte und ähnliches. Aber Job ist damit deine Frage beantwortet. Ich hätte nur keine gefragt. Ach so, du stehst schon wieder da. Entschuldige bitte. Ja, aber ich habe zu dem Thema oder gleich zu dem Thema auch noch was. Und zwar verkaufen wir in so einem Shop auch die Freifunk-Router, beziehungsweise Router, die für Freifunk geeignet sind. Und da auch nicht gerade besonders teuer. Da stelle ich mir vor, wenn die eine Suchmaschine für Preisvergleiche auftauchen würden, ich weiß, das kostet Geld, wäre natürlich super geil, wenn Leute, die einen Freifunkrouter suchen, ganz zufälligerweise auf unseren Piratenshop landen. Das wäre natürlich erstmal natürlich ein Umsatz und natürlich auch gleichzeitig eine Werbung. Ich weiß nicht, ob man sich dann vielleicht was kosten lassen sollte oder entsprechend viel Spenden aufruft für diese Kosten. Okay, ich kann zumindest mal Gordon anpingen, ob er sich dazu Gedanken gemacht hat oder dazu Gedanken machen kann. Weil grundsätzlich wäre es natürlich schon interessant, da hast du recht. Ich weiß allerdings nicht, ob es dann tatsächlich für uns umsetzbar ist. Aber ich gebe es mal weiter. Und du Gut, hast Glück, dass ich bitteschön. jetzt nicht gesagt habe, mach mir mal die E-Mail, die ich weiterleiten kann. Ja, ich habe zwei Sachen. Einmal eine Frage, wie das mit dem neuen Design ist, wann das kommt. Und die zweite Sache, ihr habt ja den BPT 16.1 ausgeschrieben. Das wird ein Programmparteitag, und wir brauchen da im Vorfeld eine Antragskommission. Ich würde euch bitten, dass er die auch noch ausschreibt, weil die muss ja rechtzeitig im Vorfeld tätig werden. Nur so als Bitte. Ja, ich habe gestern mit Potter telefoniert. Die Bitte ist von euch zu mir rübergekommen. Da habe ich zu Potter gesagt, dass er uns doch bitte den Antrag, den du und Mike, glaube ich, zusammen formulieren sollt, an uns stellt. Und anhand dieses Antrages werden wir dann eine Ausschreibung für die Antragskommission machen. So dass es dann halt Anfang nächsten Jahres, wenn der BPT ist, die Antragskommission voll arbeiten kann. Also wir sind schon dran. Also ich bin informiert. Ja, ich wollte es nur in Erinnerung rufen. Ja, ihr könnt mich auch jeden Tag anrufen, aber macht den Antrag und dann kriegen wir es hin. Dankeschön, Algol. Du bist wieder gekommen, du hast noch eine Frage. Entschuldigung. Bitteschön. Ah, jetzt ist er doch wieder weg. Gut, dann machen wir weiter mit dem Pad. Zeile 17. Piraten konnten nicht bei Merkel schweigt mitmachen, da wir selbst bis Sonntag auf ein Statement des Bundesvorstands warten mussten. Ist inzwischen eine PM zum Thema Heidenau verschickt worden? Nein, also wir haben keine PM dazu. Entschuldigung, Christoph, wir haben keine PM dazu verschickt, oder? Wir haben den Blogpost gemacht. Ich wurde gestern angetwittert. Innerhalb von, keine Ahnung, 5 Minuten hatte ich ein Statement oder vorgestern am Samstag reingeschrieben. Also ich finde diese Frage ein bisschen, weiß ich nicht. So unter dem... Ist okay. Ja, nicht ärgern. Ich ärgere mich nicht. Ich finde sie ein bisschen lächerlich. Okay, also wir haben was dazu gesagt, und zwar auf verschiedenen Kanälen. Allerdings habe ich auch heute festgestellt, dass wir offensichtlich das Problem haben, dass wir nicht mal unsere Mitglieder alle erreichen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir es bewerkstelligen können, dass wir in Zukunft es sicherstellen, dass jedes Mitglied auch Kenntnis davon bekommt, wenn wir etwas irgendwo veröffentlicht haben. Die Nachfragen danach zeigen, dass es im Augenblick nicht funktioniert. Gut, machen wir weiter mit Zeile 18 im Pad. Gab es SEO-Lehrgänge für die Mitglieder der Bundes-PR? Nö, bislang nicht, aber es gibt einen entsprechenden Vorschlag von Sascha. Gut. Am Saalmikrofon steht weiterhin keiner. Wir haben jetzt 21.15 Uhr. Erfahrungsgemäß drängt sich's ja immer so gegen Ende. Also von daher, wer etwas fragen möchte, wunderbar. Der möge das jetzt tun wie der Piratus Muck. Ja, eigentlich keine Frage, sondern eher ein Vorschlag vielleicht. Ich meine, das Thema Flüchtlinge ist ja jetzt wirklich sehr, sehr aktuell gerade. Und Thema Freifunk ist eh aktuell. Warum verbinden wir das nicht als Partei und machen einen Spendenaufruf nach außen, damit die Leute zielgerichtet Geld spenden, damit Freifunkrouter gekauft werden, die von uns dann in irgendeiner Art vorkonfiguriert werden und auf einer Webseite von, ja, Unterkünften, die da Bedarf haben und schon so weit informiert sind, dass sie sich das auch zutrauen, also anzustöckeln, ja, dass sie das da bestellen können. So dass wir sozusagen so ein Verbindungsstück sind zwischen Leuten, die gerne Geld spenden wollen, aber vielleicht technisch es nicht drauf haben, und den Flüchtlingen, denen wir dann helfen könnten. Wäre das nicht eine schicke Idee? Was spricht dagegen? Das wäre eine super Idee. Wenn jemand hergeht und mir einen entsprechenden Spendenaufruf produziert, den wir online stellen können, dann kümmere ich mich darum, dass der innerhalb von 24 Stunden tatsächlich auf unserer Seite spenden.piratenpartei.de steht und wir auf allen Kanälen für Spenden für diese Aktion aufrufen, weil ich tatsächlich glaube, dass das eine coole Geschichte wäre. Außer meine Schatzmeister schreien jetzt dann, das geht rechtlich nicht, aber das glaube ich nicht. Also, wenn du etwas Piraten... Also kurz... Ja. Hast du noch eine Idee dazu? Ich weiß nicht, ob es geht, dass wir das in unserem eigenen Shop kaufen würden, dann diese Router, aber das mal unabhängig davon, ob wir da irgendwelche jetzt Parteienfinanzierung draus generieren könnten, fände ich es einfach sinnvoll, weil ich glaube, es gibt schon einen großen Bedarf von Leuten, die helfen wollen. Genau. Und von daher eine Seite zu schaffen, eine Webseite, ich meine, ich bin jetzt kein Programmierer, aber ich denke, wir haben ja genug Leute, die eine Webseite aufbauen können, wo Unterkünfte sich melden können, wenn sie gerne einen Freifunkrouter haben wollen. Und ja, und ich meine, konfigurieren zum Beispiel, das könnte ich. Also da würde ich das mitmachen. Okay, was wir brauchen, ist ein Pad, in dem ein Text geschrieben wird, der für diese Aktion zu spenden aufruft, den wir dann unter spenden.piratenpartei.de online stellen können. Und dort werden wir einfach eine E-Mail-Adresse angeben, an die man sich wenden kann, wenn man dann einen dieser Freifunk-Router haben möchte. Das ist leichter, als ein Formular dafür zu machen und produziert für uns praktisch keinen Aufwand. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Spendenaufruf. Also wenn du den schreibst oder wenn du jemanden findest, der den mit dir zusammenschreibt, schick mir am Schluss das Pad und ich kümmere mich darum, dass wir das Projekt umsetzen. Ich finde es gut. Ja, also daran soll ich scheitern. Zur Not denke ich mir einen Text aus, aber es gibt hier Leute, die es vielleicht besser können. Aber mach mal mir ein Pad auf und dann schreibe ich da was rein. Okay, ich poste dir gleich das Pad. Ich schicke dir gleich das Pad, meine ich. Dankeschön, Piratus Muck. Der Christoph Grüner steht in der Schlange. Ich würde mich da gerne gerade einreihen. Man könnte das auch prima über unseren Shop machen, dass man da einfach das anbietet, einen Spendenserver quasi zu kaufen. Das heißt, ich kaufe den, ich bezahle den, aber ich krieg den nicht, sondern der geht gleich direkt irgendwo hin, wo er gebraucht wird. Das grundsätzliche Problem von den Routern, die natürlich im Shop sind, die sind nicht vorgebrandet irgendwie. Und das geht natürlich nicht. Also wenn, müssen wir sie da hinschicken. Ich bin mir jetzt auch beim Freifunk nicht ganz im Klaren, ob wir das regional unterscheiden müssen oder ob wir das hier über Freifunk München machen könnten. Aber wenn, ist es wirklich relativ simpel, da diese Firmware aufzuspielen und das Ding zu starten und dann loszuschicken. Das finde ich viel sinnvoller, dann ist es Plug and Play vor Ort. Ach, ich bin mir sicher, Wunde ist es auf dem Weg. Und wir sind Piraten, wir können das. Ihr kriegt das hin. Als nächster ist der Bastian BB dran. Ja, ich erstmal schönen guten Abend. Ich wollte dann den Piratos gerne in den Experten, in so ein Expertenteam aufnehmen. Warum? Weil es nämlich alles andere als trivial ist, so einen Freifunk-Router ins Freifunknetz hineinzubekommen. Und das ist eins unserer größten Probleme, genau das zu tun, so Plug-and-Play auszuliefern wie irgend so eine Box. Da sind nämlich so ein paar Dinge zu tun, auch vom VPN-Kanal-Zertifikat und sonst was, die man sich dann besorgen muss. Und ich fände es schon mal ein ganz klasse Gedanke, wenn man jetzt diesen Aufruf damit verbindet, dass ein paar Kundige, und ich weiß, von was ich rede mit dem Freifunk, denn sie haben sowas auch gerade aufgebaut, ein paar Kundige sich melden, die ansprechbar sind und diese schönen Router dann sofort zu konfigurieren, dass sie funktionieren. Das wäre nämlich für die, die das wollen, eine ernsthaft gute Hilfe. Danke. Okay, ich habe das Pad mal gemacht, Piratus Muck den Link geschickt. Ich gucke jetzt mal, was passiert. Jo. Danke. Wunderbar. Dann kommen wir als nächstes zu einer halbtechnischen Frage in Zeile 19. Nutzt einer von euch Windows 10? Für mich ist das eine Frage, die ich nicht ohne vorherige Klärung mit meiner Rechtsabteilung beantworten kann. Ja. Nein, ich tue es nicht. Ja, dienstlich gezwungen, auf einem Rechner halt zu testen. Aber wenn meine Rechtsabteilung keine Einwände gegen eine solche Auskunft hätte, dann würde ich sagen, sieht gar nicht schlecht aus. Naja, die hätte Bedenken. Naja, okay, lass mir das. Astrid, hast du dazu auch eine Position? Ich sagte doch bereits, ich nutze das nicht. Oh, Entschuldigung, dann habe ich das überhört. Dann machen wir weiter in Zeile 20. Würde Secor bei einer von KenFM veranstalteten Talkshow teilnehmen, wenn er dazu angefragt würde? Nein, es gibt ein paar, mit denen ich keinen Wert auf Kontakt lege und da gehört KenFM dazu. Okay. Nächste Frage in Zeile 21. Wie beurteilt Secor die Entfernung einer Folge von Hart aber fair aus der Mediathek von ARD und WDR? Ja, das ist politische Augenwischerei, weil das Recht auf Vergessen Bullshit ist und nur weil ARD oder in dem Fall eben der WDR einen Beitrag aus der Mediathek entfernt, heißt das ja nicht, dass er aus dem Internet verschwunden ist. Der Beitrag, der da entfernt wurde, den gibt es nach wie vor in voller Länge bei YouTube. Also im Prinzip Schwachsinn. Okay. Secor, deine Meinung ist heute verschärft gefragt, in Zeile 22. Wie beurteilt Secor die Tatsache, dass jetzt schon innerparteilich Richter von Landesschiedsgerichten gegen Kollegen anderer Landesschiedsgerichte Ordnungsmaßnahmen beantragen, wie das in Brandenburg der Fall ist? Um ganz ehrlich zu sein, ist mir das sogar fast egal. Es gibt Leute, die da Wert drauf legen, sich mit Ordnungsmaßnahmen zu erkennen zu geben und wer das will, soll es tun. So what. Okay. So, wir haben niemanden am Saalmikrofon stehen. Wir haben auch keine Frage mehr im Pad stehen. Gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Der Bambam. Ich brauche nur mal. Ah, hat sie schon. Da ist das Pad. Ich brauche nur ein Pad. Ich würde. Achso, Bambam. Ja, schon gut, danke. Ich wollte nur das Pad nochmal. Okay, ich würde gerne zu dem Beitrag im Chat, hatte ich bislang nicht gemacht, aber an der Stelle ist es mir wichtig, wie lächerlich der Gedanke ist, dass man Flüchtlingen Freifunk bereitstellen müsse und super uneigennützig, wie Piraten das vermarkten wollen. Es ist eine Schande, wie ihr alles zum eigenen Nutzen missbrauchen wollt. Derjenige, der das schreibt, hat relativ wenig Ahnung. Es ist ganz im Gegenteil für die hierher kommen, ein großes Problem, eine Kommunikation beispielsweise mit ihrer Heimat herzustellen. Und da mit Freifunk zu unterstützen, ist sehr wohl etwas, was den Leuten hilft, Und uns da dann Eigennutz zu unterstellen, ist einfach nur dumm. Tut mir leid. Also ich kann vielleicht eine kurze Anekdote dazu erzählen. Ich war vor ungefähr einem halben Jahr bei einer Flüchtlingsfamilie, die in einem kleinen Ort in der tiefen Oberpfalz untergebracht ist. Das sind so alte US-Wohnungen, die jetzt eben mit Flüchtlingen belegt werden. Und da ist es also so, also ich habe dann Internetanschluss in Betrieb genommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die drauf gewartet haben. Die sind um mich rumgestanden, da waren vielleicht, ich würde mal sagen, zwischen 7-8 Leute, die da in diesem Haus wohnen. Das war denen extremst wichtig. Die sind die leuchtenden Augen, wie ihr gesehen habt, oder die ich ja gesehen habe, wie wir das Netz da in Betrieb genommen haben und so. Also das ist absolute Notwendigkeit für die, dass die eine Kommunikation aufbauen können. Und wahrscheinlich sogar wichtiger als viele andere Leistungen, die die erhalten. Also Internet und Kommunikation nach Hause ist einfach extrem unterschätzt. Ich kann mich früher erinnern, als ich ein kleines Kind war, wo wir immer die Familie unten angerufen haben. Da gab es ein Telefon im Dorf und das war ein Event der Familie, also als Gastarbeitersohn. Und das ist für die Flüchtlinge ebenfalls genau das Gleiche. Das ist der einzige Punkt, wie sich die Leute mit den heimischen, noch gebliebenen Informationen kriegen können. Also das Internet als solches oder das Freifunk oder wie auch immer man das nennt, ist extrem wichtig für die Menschen, gerade für die Flüchtlinge. Das ist auch für uns eine interessante, interessantes Erlebnis, mal ein Android-Smartphone, bei dem man kein Wort versteht, was irgendwie im Menü steht, da das WLAN einzurichten. Glaube ich dir. Gut, der Bambam, bist du noch, möchtest du noch eine Frage? Ich bin nämlich genau an derselben Stelle jetzt wie das eben beschriebene und ich glaube, wir brauchen überhaupt nicht zu diskutieren, ob wenn wir irgendwo uns als Wohltäter betätigen, dass man auch sagen darf, hey, wir haben hier mal ein Netz gelegt, ja. So, und ich glaube, das brauchen wir echt nicht zu diskutieren. Das andere ist, ich stehe jetzt hier gerade und habe genau diese Aktion vor. Ich wohne nämlich in einem kleinen Städtchen, übrigens bei Christus nicht allzu weit weg, und wir haben hier eine größere Flüchtlingsunterkunft. Das sind wirklich viele, genaue Zahlen habe ich jetzt noch nicht. Das ist eine ehemalige Kaserne. Also ich schätze, wir haben hier so 1000 Flüchtlinge, schätze ich mal. Und wir wollen hier gerade die Initiative starten, denen eben diesen Freifunk zur Verfügung zu stellen, wobei das jetzt nicht unbedingt irgendwie davon abhängt, wer das sponsert, wer da die Sachen aufstellt und so weiter. Ich meine, die sehen dann einfach so ein Ding Freifunk und können dann da rein, denke ich mal, ja. So, und wir versuchen hier gerade das auf die Beine zu stellen, diesen Menschen eben, die übrigens auch sogar bei McDonald's verjagt werden, wenn sie versuchen, das öffentliche WLAN zu benutzen, ne? Diesen Menschen eben dieses zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte einfach mal wissen, wen gibt es hier bei den Piraten inzwischen als Ansprechpartner? Wer hat solche Dinge schon gemacht? Wo kann ich mich hinwenden? Wer kann mir erklären, wie die Behördengänge gehen und solche Dinge? Da hätte ich einfach mal eine Information drüber gerne. Angebot ist da, weil er was dazu sagen kann, glaube ich. Ja, also wir haben hier in Dortmund, wir machen das schon länger, Piraten Dortmund zusammen mit anderen, dass wir den Flüchtlingen hier WLANs zur Verfügung stellen und Freifunk. Ich selbst bin da nicht dran beteiligt, kann also zu den Details jetzt nicht sagen, aber du kannst einfach mal eine Mail an die Mailingliste Dortmund schicken und da anfragen, da werden die Leute helfen können mit Informationen. Moment, da muss ich mir notieren. Und ansonsten, wenn du nicht weiterkommst, Bambam, schick eine Mail an vorstand@piratenpartei.de, dann suchen wir dir jemanden, der dir helfen kann. Ja, dann bedanke ich mich. Jo. So gerne. Für den Hinterkopf, ich wüsste eventuell auch jemanden, der sich damit dem Thema auskennt in Bayern, einem Piraten. Auch in Hessen kenne ich ein, zwei Leute, die sich da auskennen. Oder auch in NRW und so weiter. Gibt's eine? Christus, da würde ich dann nochmal vielleicht auf dich zurückkommen, weil pro Bundesland, soweit ich weiß, sind die Behördengänge unterschiedlich. Den Pavel aus Frankfurt oder den Fredo aus Frankfurt. Okay, mein Vorschlag wäre, Bambam, Christus, könnt ihr das erklären, dass Bambam da einen Ansprechpartner tatsächlich bekommt? Natürlich. Bambam, du wendest dich direkt an Christus, okay? Okay, wenn der mit denen mal bereit ist, ans Telefon zu gehen, wenn die unbekannte Nummer kommt. Ich gehe. Unterdrückte Rufnummer oder unbekannte Nummer? Unbekannte. Dann gehe ich dran. Wenn du mich nicht nachts um 3 anrufst, passt das. Ich habe es zweimal so um 9:30 versucht. Na, egal. Okay, dann versuche ich es mal um eine normale Zeit. Okay. Alright, ja. Gut, dann haben wir den Bambam. Und kämen näher Zeile 23. Ich weiß nicht, will einer von euch einen Witz erzählen, sonst gehe ich gleich weiter. Der beste okay. Witz ist, es zu lassen. Also weiter. Gut, Zeile 24. Gibt's schon eine Roadmap für die nächsten anstehende Landtagswahl, beziehungsweise was der Bufo dazu beitragen kann? Nein. Wir sind keine Top-Down-Partei, deswegen funktioniert es nicht bei uns, dass der Bufo sagt, was die Bundesländer in den Landtagswahlen gefälligst zu tun haben. Bei uns sind die Strukturen, wie die meisten von euch sicherlich wissen, genau andersrum. Der Bufo steht Gewehr bei Fuß, sobald von einem der landtagswahlkämpfenden Bundesländern eine Anfrage, die Bitte um Unterstützung oder sonst irgendwas kommt, sind wir die Ersten, die da sind, um zu helfen, womit auch immer, soweit wir irgendwie können. Also ich stehe mit den jeweiligen Koordinatoren relativ nah, also Rheinland-Pfalz und auf jeden Fall Baden-Württemberg in Kontakt, und Baden-Württemberg sollten wir demnächst halt sie unterstützen bei den Unterschriften, weil die haben da enorme Probleme, die einzusammeln. Das ist so der nächste Step, den ich halt vorhabe. Aber jetzt eine Roadtour oder so zum habe ich nicht geplant. Wir haben in Zeile 25 jetzt eine Bitte. Vielleicht noch ein paar Worte zur Motivation von Alt- und Neupiraten, von Secor oder auch gerne von den anderen. Möchte jemand von meinen Kollegen? Ich bin auf jeden Fall stolz darauf, Pirat zu sein, und ich bin auch überzeugt, dass wir im nächsten Jahr die Wahlen positiver abschneiden werden als letztes Jahr. Und ich habe so das Gefühl, dass wir wieder miteinander alle reden und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn wir diskutieren, ist es ein vernünftiger Weg, und wir können es wirklich schaffen, gemeinsam. So, dazu haben wir einen ganzen Haufen Arbeit vor uns. Und an der Stelle Motivation kommt, bringt euch ein. Wir werden einen programmatischen Parteitag haben, der ist ohne Anträge nicht zu machen. Formuliert Anträge, guckt, wo es noch was zu tun gibt, und kommt und macht mit. Bin noch da. Sind noch andere Bufos motiviert, zu motivieren? Ich glaube, ich habe schon mehrfach versucht, deutlich zu machen, warum es wichtig ist, dass wir weitermachen und auf keinen Fall aufgeben. Was mir heute zum Beispiel über den Weg gelaufen ist, war die Meldung, dass nach dem versuchten Theater, das der in dem französischen Zug veranstaltet hat, jetzt EU-Politiker fordern, dass man auch auf Bahnhöfen ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wie auf Flughäfen durchführen müsse. Und ich glaube, das zeigt, in welche Richtung wir laufen, wenn wir die Sicherheitsfanatiker und Angstfetischisten in unseren Parlamenten freien Lauf lassen. Wir haben im Augenblick eine Neuauflage der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, obwohl sowohl der Bundesgerichtshof als auch der EuGH klar gemacht haben, dass eine Vorratsdatenspeicherung praktisch nicht umzusetzen ist. Wir haben nach wie vor Politiker, die vom Netz, von der Kommunikationskultur, von der Kommunikationsinfrastruktur so wenig Ahnung haben, dass es schmerzhaft ist, und die machen die Gesetze und wissen gar nicht, was sie damit eigentlich anrichten. Also es braucht die Piraten mit Sicherheit mindestens genauso sehr wie vor fast 10 Jahren, als diese Partei gegründet wurde. Da hat sich definitiv nichts geändert. Ganz im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Ich habe allerdings in den vergangenen 12 Monaten das Gefühl, dass unsere Auseinandersetzungen, die wir vorher sehr emotional und herzhaft öffentlich geführt haben, deutlich weniger geworden sind. Und ich glaube, das ist so das Wesentliche, was uns heute von der Piratenpartei von vor vielleicht 4 Jahren unterscheidet. Wir sind noch nicht wirklich professionell geworden. Wir sind noch keine etablierte Partei. Wir sind nach wie vor ein bisschen chaotisch. Es läuft nach wie vor nicht alles rund. Wir machen nach wie vor Fehler. All das ist noch immer da. Aber wir sind ruhiger geworden. Wir kümmern uns mehr um Politik und weniger um Kinderkram. Und ich glaube, das ist das, worum es im Augenblick geht. Und das hilft uns sehr, um in Zukunft bei den Wahlen leichter wieder ernst genommen zu werden und damit am Ende auch die Wahlerfolge einzufahren, die wir brauchen, um Politik mitzugestalten. Hey, und kann das mal irgendwann jemand zusammenschneiden, diese ganzen Statements, die es da so gab und die irgendwie gesondert online stellen? Das wäre mal hilfreich. So quasi best of. Wenn ich jetzt Seko heißen würde, würde ich sagen, du hast den Job, aber das geht ja jetzt nicht. Ja, du siehst den Fehler im System. Okay. Dann machen wir mal weiter. Wieder eine etwas metaebenige Frage in Zeile 26. Sollte man sich von den Antideutschen distanzieren, dass mit einem S diese Deutsch sprechen? Klammer auf, die Sprache der Täter 1933 bis 1945, Klammer zu. Bitte was? Können wir in der Zeile 27 weitermachen? Ja, bitte. Gut. Moment, vorher muss ich noch das Saalmikro checken. Ja, ist in Ordnung. Ist es okay, wenn Piraten auf ihren privaten Namen Parteidomains registrieren und Inhalte wie zum Beispiel einen Blog ins Netz stellen? Was heißt Parteidomain? Nein. Also ich weiß, dass wir 2009, 2010 ganz, ganz viele Domains von irgendwelchen KVs halt einfach registriert haben und angefangen haben, dafür Inhalte für die entsprechenden Gliederungen zu produzieren. Ein Großteil davon geht wahrscheinlich heute noch auf Privatnamen. Das ist sicherlich suboptimal und müsste eigentlich nach und nach geändert werden. Aber bitte, wer hat die Zeit, sich mal da alle Domains zusammenzusuchen, die da jemals online gestellt wurden und irgendwie anzufragen, ob wir die irgendwie an die Bundes-IT beispielsweise oder an die jeweiligen Landes-ITs überführen können. Das ist eine Aufgabe, die sicherlich nicht nebenbei zu erledigen ist. Also wenn sich jemand dazu bemüßigt fühlt, ja. Falls es sich dabei jetzt um tatsächlich eine konkrete Domain, bei der etwas steht, was irgendwie kritisch ist, dann müsste man das dann im Detail beleuchten. Ach ja, noch eins. Falls jemand mit dem Namen Piratenpartei oder mit unserem Logo Schindluder treibt, da gab es in der Vergangenheit schon Gerichtsverfahren, die zugunsten der Piratenpartei ausgegangen sind. Also so ohne weiteres sind weder unser Name noch unser Logo zu verwenden und vor allen Dingen nicht, wenn es um Inhalte geht, die nicht von uns mitgetragen werden. Gilt auch für Domain-Grabber. Ja. So, nachdem niemand am Sammikro steht, machen wir weiter in Zeile 28. Hat sich die Zahl der Zugriffe auf piratenpartei.de mittlerweile konsolidiert oder ist das immer noch so schwach, wie Bernd mal behauptet hat? Gibt es dazu aktuelle Zahlen? Nein, aber die könnten wir vielleicht für die nächste Montagsmumble organisieren, weil davor haben wir die Redaktionskonferenz und dann frage ich sie mal ab, wenn ich es nicht vergesse. Christoph, kannst du mir helfen, damit dran zu denken? Ja, ich werde dran denken, das ist kein Problem. Aber das, was behauptet worden ist, ist einfach meine Behauptung. Ja, da können wir ja dann nächsten Montag drüber reden. Genau. Gut, in Zeile 29 wird gefragt, gibt es Überlegungen im BUFO zu coolen Aktionen zur Generierung von Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit? Und jetzt mal nicht nur immer an Statements und Pressemitteilungen denken. Wer ist dafür zuständig, wenn man selber solche Ideen einbringen will? Also worauf ich hinaus will, Aha-Effekt erzielen in der Bevölkerung, zum Beispiel Zensursula war so ein besonderer Moment damals. Ja, ich habe ständig solche Ideen, allerdings das Problem, dass mir die Ressourcen oder die Möglichkeiten der Umsetzung fehlen. Das mit dem Banner bei der PKW-Maut war eine solche, weil die was tatsächlich auch umsetzen konnten. Wenn jemand ähnliche kreative Ideen hat, immer her damit. Am besten einfach mich direkt ansprechen. Wenn es wirklich gut organisiert und vorbereitet ist, dann gleich noch mit einem Konzept, das man auch umsetzen kann. Dann können wir versuchen, entsprechende Ressourcen zu organisieren, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einzubeziehen oder sich mit Christus in Verbindung setzen, wenn man das Gefühl hat, dass man mit mir nicht kann oder will. Das ist genauso gut. Aber ja, einfach los. Und nein, wir als BUFO sehen uns nicht in der Pflicht, die Einzigen in dieser Partei zu sein, die kreativ sein wollen. Wenn ich Ideen bekomme, finde ich das total geil. Aber bitte mit Konzepten. Also, dass man das fertig hat. Dann setze ich mich auch sofort da dran und dann können wir wirklich was auf die Beine machen. Fände ich gigantisch, wenn das passieren würde. Aber nicht irgendwo anrufen und sagen, ich habe da eine Idee, in Grünberg in Österreich ist ein Baum umgefallen, können wir da was machen? Also schon ein bisschen konkreter und ein bisschen, was auch bundesweit was bringen würde. Dankeschön. Der Stefan möchte eine Frage stellen. Ja, ich war gerade mal auf der Webseite wieder so piratenpartei.de und da sehe ich jetzt so eine Reportage von Enno Lenze, da das wahre Kurdistan. Finde ich schon interessant. Also für mich spricht das halt auch Bände. Ich will draufklicken. Und dann steht da dieses Video in Deutschland leider nicht verfügbar, da es Musik von SME enthalten könnte, über deren Verwendung wir uns mit der GEMA über bisher nicht einigen konnten. Und ich meine, das erklärt, finde ich, also für mich ganz bildhaft schön das ganze Dilemma, wo drin auch die Piratenpartei so immer noch steckt, ja. Ja, eigentlich dass müsste verschiedene man breite Themen aufgestellt sind, tolle, also ich finde es ja gut, was die Leute da bringen, oft auch auf dem Blog, aber die meisten sind dann schon draußen, also und gucken nicht, ne, wie man das umgehen kann oder so. Trotzdem freischalten und eben das der Kerninhalt, wofür die Piraten stehen, dann das existiert nach wie vor und da sieht man einfach keinen Schritt, dass sich da was ändert mit der GZ und GEMA-Gebühren und so. Ich kann dir das mal erklären, wie das passiert ist. Der Beitrag ist freigeschaltet worden, da war die Musik noch zu hören. Das ist Musik, da hat Enno und der Mann, der das geschnitten hat, gesagt, dass sie freie Musik ist aus Kurdistan. Ich habe auch mit der GEMA kurz gesprochen. Die haben gesagt, sie haben das nicht selber gesperrt, sondern YouTube hätte das praktisch proaktiv gesperrt. Das heißt, jetzt kann man sich mit GEMA und YouTube auseinandersetzen. Was man machen kann, ist einen Clip komplett ohne Musik dann darauf zu stellen, weil es dürfte jetzt relativ schwierig sein, mit denen lange rumzuargumentieren, welcher Song jetzt geht und welcher nicht. Das ist sehr unglücklich und erst passiert, nachdem der Clip vorher auch gelaufen ist. Entschuldigung, aber da muss nur derjenige, der den Clip online gestellt hat, in seinen YouTube-Account gehen und dann gibt es ein entsprechendes Interface, mit dem er begründen kann, warum dieses Ding nicht gesperrt werden soll. Das sollte einfach mal gemacht werden und dann gewartet werden. Das wurde, glaube ich, gemacht. Kann ich kurz was einwerfen? Ich bin erst heute davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das da nicht mehr online ist. Aber ich habe jetzt gesehen, dass es ja auch auf Vimeo die Version gibt. Ich werde jetzt einfach schnell auf der Seite einbinden. Hätte ich das früher mitbekommen, hätte ich das schon gemacht. Aber ich mache das jetzt einfach mal schnell, dass es dann wieder läuft. Super, danke. Herr Sascha, hast du noch etwas? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, machen wir weiter mit den Fragen im Pad. Zeile 31. Was hält der BUFO vom Statement von Sigmar Gabriel? Stichwort Hashtag undeutsch. Okay, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was Sigmar Gabriel gesagt hat. Also müsste ich mir das durchlesen. Ich habe es gesehen in Nachrichten und muss euch sagen, ich habe ehrlich gesagt sehr gegrinst, weil er sich einfach der rhetorischen Methoden derer bedient hat, die er da kritisiert hat, und das eigentlich auf eine recht geniale Art und Weise. Ich fand es einfach gar nicht mal so ungeschickt, dass er den Leuten einfach ihren eigenen Kram um die Ohren geklatscht hat. Man kann jetzt natürlich sagen, die Formulierungen sind natürlich aus einem rechtslastigen Vokabular entnommen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass er ja da in eine ganz bestimmte Richtung eine schallende Ohrfeige geben wollte, fand ich es sogar tatsächlich relativ gut. Naja, nimmt man auch die Mischung dazu, dass es der Sigmar war. Er hat es ein bisschen polemisch rübergebracht. Ich mag eigentlich Polemik, aber ansonsten war das eigentlich nur ein Ablenkungsversuch von den Problemen, die wir hier tatsächlich haben in Deutschland. Also er ist da nicht konkret drauf eingegangen, er hat es einfach nur versucht, mit irgendwelchen Sprüchen ja, abzulenken. Amban, bitteschön. Danke. Ich muss mal einen kleinen Rant über den Sigmar Gabriel loslassen und auch über dieses Ding. Der liebe Sigmar Gabriel profiliert sich hier wieder, indem er mit Til Schweiger zusammen kooperiert, indem er halt solche Sprüche loslässt und stellt seine Flüchtlingsfreundlichkeit und so weiter und so fort voll in den Vordergrund. Aber wir haben doch alle mitbekommen, ja, dass das, was er gerade im letzten halben Dreivierteljahr gemacht hat, einfach die Genehmigung von massiven Rüstungsexporten in diese Gegenden, also auch konkret in den Mittleren Osten gewesen ist, ja. So, und das ist einfach nur wieder so eine Augenwischerei, was er da tut. Also definitiv. So, und das Ganze geht noch weiter. Der nette Herr Gabriel, mal abgesehen davon, dass ich ihn für nicht ganz echt halte, so von seiner Art her, ja. Also ich sag's mal so, er hat diesen Politzirkus und dieses ganze Alpha-Tier-Gehabe perfekt drauf, aber er hat nicht die politischen Überzeugungen, die man eigentlich bräuchte, um das zu haben. Und das sieht man an folgenden Dingen. Erstens hat er sich dann für die Vorratsdatenspeicherung einspannen lassen und wir wissen alle, dass diese eben nicht großartig der Verbrechensverfolgung von Schwerverbrechern oder Kinderständern und so weiter dient, sondern dass sie einzig und alleine dazu dient oder fast einzig und alleine Leute dran zu kriegen, die illegal Filme runterladen oder verbreiten. Heißt auf Deutsch, er hat einfach nur die finanziellen Interessen von Medienkonzernen, von praktisch sämtlichen Medienkonzernen in Deutschland bedient. Ja, so. Und genau dasselbe hat er dann bei diesen Rüstungsexporten wieder gemacht. Das darf jetzt niemand so richtig merken. Und es gab noch so ein paar Gelegenheiten, ja. Was der zurzeit macht, ist, er holt sich aus allen möglichen Richtungen, indem er die finanziellen Interessen von allen möglichen Parteien bedient, einfach die Unterstützung, die er braucht, um ein Stück weiter in Richtung Kanzlerkandidatur zu kommen, ja. So. Und das ist sowas von durchschaubar, ja. Und ganz ehrlich, der hat gar nicht den politischen Idealismus, ja, sondern der erinnert mich wirklich so ein wenig an die liebe Frau Merkel, ja, weil wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten, der einfach nur sehr gut daran ist, Macht zu verwalten, ja, das haben wir im Augenblick schon. Ich hätte gerne jemanden mit stabilen politischen Überzeugungen und das sehe ich da absolut gar nicht. Danke. Na gut, aber dann wäre er auch nicht bei der SPD. Ja, genau, das ist der Punkt. Er ist in der SPD, bei den Sozialdarwinisten. Und der hat also jetzt seine Schnitte gesehen, weil Bundesmutti geschwiegen hat zu der ganzen Schweinerei da. Und wer war das noch von der SPD, der vor einem halben Jahr gesagt hat, wir müssen mit den Pegidioten und diesem ganzen ranzigen Nazi-Dreck da reden? Das war doch auch Sigmar Gabriel, oder war das jemand anders? Auf jeden Fall eiert die SPD rum, wie sie es immer tut, und ist opportunistisch. Und das ist nicht ernst zu nehmen, was er da macht. Das ist Machtkalkül, Machtverwaltung, Alpha-Tier-Gehabe und Machtgeilheit und Postengeilheit. Punkt. Bundesmutti war angepisst, weil er jetzt was gesagt hatte und sie hatte noch nichts gesagt. Sie dann ging der Seiwert da ans Mikrofon und sagte, ja, der Sigmar Gabriel, also die SPD hatte gesagt, ja, die CDU sagt nichts und die Bundeskanzlerin sagt nichts und wir sind jetzt diejenigen, die was sagen. Und dann kam Seiwert, der Regierungssprecher, und sagte, ja, der ist ja da und spricht dafür die gesamte Bundesregierung. Also die CDU und die Merkel sind schon angepisst davon, dass er da sich in den Vordergrund gespielt hat. Bundesmutti kommt heute in den Morgen nach Duisburg-Marxloh und wird dort schweigen, zusammen mit 60 ausgesuchten Bürgern. Ganz großartige Nummer. Also das ist eine Instrumentalisierung dieses ganzen Elends, das ist fürchterlich und das ist wirklich widerlich. Ja, sehe ich auch so, bis zum Kotzen. Ja, vor allem das Schlimme am Gabriel ist, der fährt alles platt, was ihn irgendwie kritisiert oder sowas. Und es hat doch wirklich jemand irgendwie so, das war so ein relativ junges Mädel und die hat doch wirklich im Fernsehen gewagt, seine Kompetenzen im Bereich IT, Internet und so weiter, neue Medien zu kritisieren und sagte, ich nehme sie da mal ein bisschen an der Hand und zeige ihnen das mal, wie wir da heute so leben. Und die hat er so platt gebügelt, die Kleine, ja. Und solches Zeug, ja. Das Dumme ist, jeder in dem Bereich IT, der im Bereich IT tätig ist, merkt, dass er absolut keine Kompetenzen hat und einfach nur dieses Alpha-Tier-Gehabe am Tag legt, ja, und einfach alles wegbügelt und das halt richtig schön einstudiert, ja, und das geht halt nicht ohne Sachkenntnis, ohne politische Überzeugung und solche Dinge und deswegen geht mir der Typ tierisch auf den Zeiger in letzter Zeit. So, jetzt haben wir ein bisschen hin und her geplaudert, aber es kam jetzt schon die erste Meldung, dass es etwas zu lange wird. Danke für eure Beiträge, aber jetzt wäre dann der Piratus-Muck wieder dran. Ja, nur mit einer Erledigt-Meldung. Ich habe den Spendenaufruf jetzt in dein Pad geschrieben, Sekor. Ja, bitteschön. Alles klar, vielen Dank. Dann lassen wir ihn noch hübsch machen und stellen ihn online. Hättest du noch mal sagen können, was für ein Spendenaufruf? Das habe ich nicht mitbekommen vorhin. Jeder Freifunk für Flüchtlinge. Ah, cool, habe ich schon erledigt. Danebot, hast du noch was? Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz was sagen. Also hey, ich glaube, es wäre nicht damit getan, jetzt einfach nur einen Spendenaufruf so hinzusetzen. Wir müssen natürlich vorher ein bisschen Planung betreiben, würde ich mal vorschlagen. Ich meine, natürlich, klar, dass die Gelder müssen erstmal reinfließen, aber wir müssen natürlich auch gucken, wer das Know-how hat, diese Router dann entsprechend zu flashen und so weiter. Ja, also, ja. Das sollte vielleicht, genau, super, danke. Okay, ich danke dir. Dankeschön. Jetzt haben wir gerade niemanden mehr am Saalmikro stehen. Um nochmal kurz auf Isan zu antworten, im Chat. Grundsätzlich ist es natürlich eine BUFO-Sprechstunde, aber wenn sowohl die Wortmeldungen als auch die Fragen eher zögerlich sind, dann kann man das Gespräch ja durchaus mal laufen lassen, auch wenn es in eine Plauderei ausartet. Es liegt an euch, politische, vorzugsweise politische oder auch sonstige Fragen zu stellen. So, in Zeile 33 kommt die Frage, dann wieder eher unpolitisch. Wie steht der BUFO dazu, dass manche Piraten in einem Landesverband Mitglied sind, die dort nicht gemeldet sind und auch keinen Wohnsitz dort haben, sondern nur einen Briefkasten? Ist so was statthaft, Klammer auf, auch wenn der LAFO das weiß und es duldet, Klammer zu, Fragezeichen. Es ist ein bisschen eine schwierige Frage und das hat damit zu tun, dass unsere Bundessatzung historisch gewachsen ist und sich da in Teilen auch ein bisschen widerspricht. An einer Stelle in der Bundessatzung steht, dass ein Mitglied seine Zugehörigkeit zur Gliederung frei bestimmen kann und auf der anderen Seite steht irgendwo, dass dass die Gliederung da ist, wo der Wohnort ist und nur bei begründeten Antrag die Gliederung gewählt werden kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment ist es so, dass eine Gliederungszugehörigkeit auf Antrag anders möglich ist. Und wenn ein entsprechender Antrag kommt, dann wird er geprüft und behandelt. Und hier nicht öffentlich irgendwie Einzelsachen diskutiert. Dankeschön. Ich glaube, das war erschöpfend. Dann kommen wir zur Frage in Zeile 36. Ist das so gewollt, dass hier Piratenpartei nur in der Anschrift der BGS auftaucht und dann kommt ein Link zu StopVDS? Ja, es war tatsächlich geplant, dass das Ganze nicht als reine Piratenparteiaktion sofort und ausschließlich zu erkennen ist, um einfach auch anderen die Möglichkeit zu geben, diese Flyer mit zu verteilen und auch auf diese Seite zu verlinken. Aber es steht schon da und auch das Symbol ist zu erkennen. Also ich halte das für eine sehr gute Geschichte. Dankeschön. So, wir haben jetzt im Moment niemanden am Mikro stehen und auch niemanden im Pad, keine Fragen. Dann hätte ich mal eine Frage an euch. Stimmbürger ist da. Gut, da halte ich mich natürlich zurück. Stimmbürger, bitteschön. Nee, Bim, ich lasse dich vor. Gut, ich war ja 2 Wochen im Urlaub, habe nicht so furchtbar viel mitbekommen, aber ich habe mitbekommen, dass der BUFO in seiner Klausur war. Und was mich von euch, das passt jetzt von der Zeit her auch ganz gut, interessieren würde, was ihr jeweils für euch persönlich mitgenommen habt und was ihr euch persönlich und idealerweise auch halbwegs konkret vorgenommen habt, so in den nächsten 3, 4, 5, 6 Monaten innerhalb eures Geschäftsbereichs zu bewegen. Also nicht die Welt zu retten, sondern im eigenen Zimmer ein bisschen rumzuräumen. Was ist denn das so? Ja, bei mir ist es tatsächlich die Außendarstellung der Partei noch weiter auf Kurs zu bringen. Ich brauche dafür noch mehr Unterstützung auch innerhalb der Partei. Und muss zugucken, dass unser Presse- und Öffentlichkeitsteam da den Fokus sauber hält. Und da gibt es einiges zu tun. Und das ist so das, was für mich im Augenblick Prio 1 hat. Was ich aus unserer Klausur mitgenommen habe, ist die Erkenntnis, dass das ein sehr konstruktiv arbeitendes Team ist. Das war eine absolut super laufendes Wochenende. Das hat ja gezeigt, dass wir gut zusammenpassen und das macht mir Mut für die nächsten 12 Monate. Ja, also ich habe mitgenommen, dass wir auf jeden Fall in der politischen Bildung in der Partei was machen müssen. Es wurden auch einige, also was wir schon in Planung haben, ein AG-Treffen im neuen Jahr. Dann wurde jetzt das neue der BPT besprochen. Dann haben wir ja darüber, also ich habe im internationalen Bereich noch einiges zu tun. Sowohl auch die Unterstützung der Landesverbands dienstags ist relativ noch viel zu tun. Dann muss ich mich auch mal bedanken bei allen, die so mich im Hintergrund unterstützen. dann halt auch die Außendarstellung, NSA-Ausschuss und so weiter. Also es ist schon eine ganze Menge und ich freue mich auch mit der Astrid zusammenzuarbeiten und auch mit dem Team habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es passt einfach menschlich zusammen und auch die einzelnen Giros waren vernünftig ausgearbeitet und auch gesprochen und das hat mir Spaß gemacht. Ja, Sam hier, ich bin auf jeden Fall mit dem Gefühl daraus gegangen, in einem ganz fantastischen Team gelandet zu sein, was mich sehr gefreut hat. Ich habe ein ganzes Pad voll mit Zeug, was so dann auf uns zukommt, worum sich gekümmert werden muss. Das ist hauptsächlich organisatorisches, an Klamotten, Leute zusammensuchen für Antragsredaktionen, Brot und Butterflyer, Arguliner, Battlecard, solche Geschichten. Da ist einiges zu machen und da werden wir dann auch beigehen. Ich habe mit rausgenommen, dass es, dass wir zu wenig Geld haben für alles, dass das ein großer Punkt ist, eine große Last ist, die unsere Arbeit in allen Bereichen hemmt und ja, dass das, dass es schade ist, dass wir viele Ideen haben, die wir nicht umsetzen können und das alles an unseren finanziellen Möglichkeiten im Moment scheitert. Und das ist ein sehr unbefriedigender Zustand. Ansonsten mit dem Team selber, also habe ich jetzt auch keine großen, keine Bedenken erwartet oder so. Das Team funktioniert, das ist sehr angenehm und sehr konstruktiv. Aber die Mittel, um dann auch in einem Team gut arbeiten zu können, die fehlen im Moment noch. Dankeschön an euch, Bufus. Jetzt haben wir noch eine Minute. Stimmberger, ist deine Frage oder dein Beitrag kurz? Ja, wie ist denn der Kenntnisstand? AGH-Wahl Berlin 2016, von den Vorbereitungen in Berlin, was der LAFO tut. Wie ist da der aktuelle Stand? Die haben ja jetzt am Ende Oktober, glaube ich, eine LVB. Da bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt zu einer Erweiterung des Landesvorstandes kommt oder was auch genau sie da machen. Und dann sollten die mal Anfang nächsten Jahres, hoffe ich, eine AV machen und dass sie die Timeline für die Wahl und für die Aufstellungsversammlung oder wie auch immer sie das da machen wollen, weitermachen. Also das ist so mein Kenntnisstand, den ich habe. Das ist ein bisschen vage. Ich kann ja nichts Konkretes jetzt mit Daten oder so sagen, aber sie sind auf jeden Fall im Vorbereiten dessen, dass da was passiert. Dann wären wir soweit durch. Es ist 22 Uhr. Bevor ich die heutige Bufo-Sprechstunde schließe, wollte ich auch aus Transparenzgründen noch mal kurz sagen, wie das im Moment im Team der Bufo-Sprechstunde läuft. Ich habe ja vor einigen Monaten die Moderation übernommen. Von Anfang an wollten wir nach Möglichkeit redundante Strukturen einführen. Das bedeutet, es sollen Aufgaben nicht immer nur an einer Person hängen. Bei den Moderatoren sind wir mittlerweile zwei. Der Geoffrey, der ist ja heute verhindert, der macht derzeit schwerpunktmäßig die Bufo-Sprechstunden-Moderation. Wir werden unterstützt vom Bauerjub, der die Aufnahmen immer sehr zuverlässig macht, und die Kira, die die Pads vorbereitet. Also insofern sind wir schon ein schönes kleines Team. An der Stelle mein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr uns da so unterstützt. Ich denke, das ist auch ein Modell, und so findet es ja auch schon statt in der Partei, dass man schaut, über Strukturen dann auch arbeitsfähig zu sein und eben nicht nur einzelne Personen, sich auf einzelne Personen zu verlassen, bei denen es dann Probleme gibt, wenn die dann wegfallen oder nicht mehr wollen oder was auch immer machen möchten. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir treffen uns nächste Woche wieder hier um 21 Uhr und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Jo, vielen Dank, Bim, für die Moderation. Fand ich gut, hat mir gefallen heute. Und an alle anderen vielen Dank für die Teilnahme, für das Interesse, für die Fragen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, ich sag auch Dankeschön einmal in die Runde und wünsche euch auch einen schönen Abend. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Macht's gut. Ade, gehabt euch wohl. Bim, hast du noch mal kurz einen Augen? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.